Zum 52. Jahrestag der Aufnahme der Arbeit des Genossen Kim Jong-il im Zetka der Partei der Arbeit Koreas veröffentlichten am 10. und 13. Juni die KP Nepals, Marxismus-Leninismus und die Fortschrittliche Volkspartei Nigerias Erklärungen. Sie betonten darin, Kim Jong-il habe die von Kim Il-sung begründete Zuzidologie weiter vertieft und entwickelt, diese beim Parteiaufbau und in der Tätigkeit der Partei konsequent durchgesetzt und somit die Partei der Arbeit Koreas zu einer Partei mit souveränem Standpunkt und zu einer unbesiegbaren Partei verstärkt und entwickelt, die ohne einzigen Fehler im Kurs die Sache des Sozialismus zum Sieg führe.